herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht, diesmal die Woche 14, 2014. Passt ja. Techloranz. Keine Gnade. Ja, und wieder einmal ist ein Thema hier in der Rios Wochensicht vertreten, das eigentlich gar nichts darin zu suchen hat. Leider, aber in der Tech-Branche trotzdem ausgebrochen, dieses Thema. Ja. Deswegen befasse ich mich mal kurz damit. Ja, kurz ist gut. Brandon Eich, der jetzt Ex-CEO von Mozilla, musste gehen. Und zwar wegen seiner persönlichen Überzeugung. Ja, so sieht das aus. Es ist so, dass zwar Mozilla ihn, ja, können sie auch nicht, rausgeschmissen haben, das können sie nicht, ja, klar, aber der Druck wurde eben so groß, dass Brandon Eich eben zurücktreten musste. Dieser Widerstand bzw. dieser Druck kam auch von der Basis, also von den Mozilla-Entwicklern, von Mitarbeitern von Mozilla. Und das hatte ich ja letzte Woche schon gesagt, das geht gar nicht. Und ich hatte auch letzte Woche angekündigt, falls Brandon Eich tatsächlich zurücktreten muss unter diesem Druck, dann werde ich auch keine Mozilla-Produkte mehr einsetzen. Und dem bin ich auch gefolgt. So, jetzt aber erst gerade nochmal ganz kurz, was heißt denn das jetzt? Ja, also, eigentlich geht es mir überhaupt gar nicht darum, was für Ansichten der Brandon Eich jetzt hat, ja, denn das ist seine Sache, seine persönliche Sache. Die gleichgeschlechtliche Ehe ist überhaupt kein Thema mehr für mich, ja, natürlich erlauben, ganz klar. Aber es geht hier nicht darum, ob etwas richtig oder falsch ist, sondern nur, dass man hier jemand, ja, seines Jobs beraubt, weil er eine andere Ansicht hat als 5% der Bevölkerung. Wenn es überhaupt hinkommt mit 5%. Aber es spielt ja auch keine Rolle, wie viel Prozent es ist, ja. Selbst wenn es 99% wären, dann hat der immer noch ein Recht auf seine eigene Meinung und er darf sich auch an legalen Sachen beteiligen. Er hat eine Spende an dieses Prop 8, an diese Prop 8 Einbringung hat er sich da beteiligt daran. Ja, was war das? Und zwar war das so, dass in Kalifornien die gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt wurde. Dann wurde dieses Proposal 8 ins Leben gerufen, um dieses zu revidieren. Und da haben auch die Mehrheit der Bürger in Kalifornien haben also dafür gestimmt, dass es revidiert wird. Das wurde revidiert. Mittlerweile ist es allerdings auch schon wieder aufgehoben. Das heißt, die gleichgeschlechtliche Ehe gibt es jetzt trotzdem in Kalifornien, weil es eben nicht mit dem, ich weiß nicht die genaue Begründung, aber ich würde mal sagen, ist halt nicht mit den Menschenrechten vereinbar. Ja, und das ist auch gut, okay, wunderbar, ganz toll. Nur, dass man jetzt die persönliche Meinung für einen Job bewertet, ja, dessen Job nichts zu tun hat mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Geschichte, das ist traurig und das ist meiner Meinung nach auch nicht akzeptabel. Das zeugt von einer großen Intoleranz bei der Mozilla-Gemeinde und deswegen kann ich diese Mozilla-Gemeinde auch nicht mehr unterstützen. Ja. Wie gesagt, ob eine Meinung oder ob ein Handeln falsch ist oder nicht, das heißt eine Spende, ja, das ist auch nichts Illegales, das ist nichts Gesetzeswidriges, was dort gemacht wurde, im Gegenteil sogar. Ja. Und da kann eigentlich nicht die Reaktion sein, dass man hier so schäbig auf jemanden Druck ausübt. Das war also ganz, ganz unterste Kajüte. Aber das ist man ja mittlerweile im Internet auch gewohnt, ja. Diese Intoleranz, ja, ich nenne sie die Techloranz, ja. Man sagt, ja, man muss doch tolerant sein und tut dann und macht dann mit seiner Supertoleranz, ja, ist man so intolerant, dass man alle Andersdenkende dann irgendwie in die Pfanne haut. Ja. Diese virtuellen Steinigungen, ja, im Internet, das ist ja schon ein sehr altes Phänomen. Nur das Problem ist eben da, dass Internet jetzt mittlerweile also sehr, sehr viel Einfluss auf das normale, echte Leben hat, ja, dann kommt eben auch sowas zustande, dass man eben mit solchen Shitstorms auch tatsächlich Leute in reale Positionen in Bedrängnis bringt, selbst wenn hier diese Firma im Tech-Bereich jetzt gar nichts damit zu tun hat. Wie gesagt, ich hatte es letzte Woche schon gesagt, wenn das jetzt zum Beispiel eine Organisation wäre, die sich für Menschenrechte einsetzen würde, ja, oder ähnliches, da würde ich ja dann sagen, okay, da ist es dann vielleicht fehlbesetzt, ja, und da muss man nochmal drüber reden. Also wenn man eine politische Organisation hat, und man hat dann eben jemand als Chef mit einer politischen Überzeugung, die eben nicht mit den Menschenrechten oder mit den, ja, wie soll man das sagen? Also nicht konform geht mit der politischen Meinung, die eben diese Organisation dann vertreten will, dann ist es okay. Aber Mozilla soll bitte gefälligst keine politische Organisation sein. Mozilla ist einfach nur eine Softwarefirma, die den Firefox-Browser macht und sonst gar nichts. Und dort hat Gay Rights und Politik hat dort überhaupt nichts zu suchen. Und wenn die anfangen, hier auf politischen Mist zu setzen, dann sage ich gut und tschüss, denn ich bin kein Mitglied irgendeiner politischen Partei und ich will das auch nicht werden. Ich lasse mich da auch nicht in eine politische Ecke reindrängen. Ja. Da habe ich viel zu starke eigene Meinung, ja, als dass ich mich mit irgendeiner Partei voll und ganz hier identifizieren kann oder eine Meinung vertrete oder ein generelles Bild von einer Partei und entsprechend auch Organisationen, die sich extrem politisch betätigen, die versehe ich dann immer mit einem Fragezeichen. Ja, ich bin auch kein Mitglied bei Greenpeace, obwohl ich super viel mache, meiner Meinung nach im Umweltschutz, ja. Ich bin auch kein Mitglied bei der PETA, obwohl ich Veganer bin und ja, für schärfere Gesetze bin, was die Rechte der Tiere anbelangt. Ja. Dennoch, ich kann nicht alles unterstützen, was PETA sagt. Ja, deswegen bin ich kein Mitglied. So, würde ich jetzt einen PETA-Browser benutzen? Also wenn PETA jetzt zum Beispiel hingeht und anfängt, alle Nicht-Veganer, ja, als das Böse darzustellen, ja, und wenn dann auf einmal ein Fleischesser, ja, auf einmal im Vorstand von der PETA wäre und die würden unter Druck, würden die den ausschließen aus der PETA, dann wird alles, was von PETA vorhanden ist, bei mir runterfliegen, ja, ganz klar, weil ich das nicht toleriere. Ja, und genauso ist es hier eben auch, ja. Und deswegen musste Firefox und Thunderbird dran glauben. Das sind übrigens auch Produkte, die ich nicht nur so ab und zu mal benutzt habe, sondern ich habe die ausschließlich benutzt. Firefox zum Surfen und Thunderbird für die Mails und das schon seit geraumer Zeit jetzt. Ja, eigentlich seit dieser Skandal mit der NSA oder kurz vorher schon, bevor der bekannt wurde. Und da habe ich dann eben umgestellt. Damals hatte ich Chrome benutzt. Jetzt benutze ich Chromium, ja, die Open Source, die voll Open Source Version von einem Google Chrome Browser. Im Moment Claws Mail, da bin ich aber nicht ganz zufrieden damit. Da wird heute noch was gemacht, deswegen komme ich gleich noch dazu. Und das heißt, ich habe die wichtigsten Sachen, die ich benutze, den ganzen Tag über, habe ich ersetzt. Ja, und ich finde, das ist auch richtig so. Denn, wie gesagt, ich selbst kann das so nicht weiter unterstützen, so eine Organisation, die hier pseudopolitische Themen oder hier sich als große Menschenrechtsfirma da etablieren will und gleichzeitig aber null Toleranz gegenüber Andersdenkenden in den eigenen Reihen sich auf die Fahnen schreibt. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Ja. So sieht's aus. Ja, im Zuge dessen, weil, wie gesagt, Claws Mail ist zwar sehr gut, aber ja, ich gib's zu, ich möchte HTML-Style Mails haben, dafür schreibe ich hübschen Mädchen, ja, hübsche Mails und die wollen auch mal schöne Icons, eine toll formatierte Sache haben, eine Mail haben mit bunten Schriften und tollen Bildchen, ja, inline im Text. Und wenn ich denen so eine normal Text-Mail schick und klatsch da ein Attachment dran, dann, naja, die würden nichts sagen, aber ja, begeisternd ist es eben auch nicht. Ja, so ist es halt außerhalb der Tech-Welt, wenn man mal den Leuten außerhalb der Tech-Welt schreibt, ne, dann ist auf einmal Unverständnis, warum die Mail so fade aussieht. Ne? Gut, also ich möchte HTML-Mails schreiben. Und deswegen möchte ich das K-Mail ausprobieren. Ich weiß, es gibt auch noch andere Mail-Programme, wenn auch nicht sehr viele, die HTML-Mails direkt im Browser, Entschuldigung, in der Oberfläche schreiben lassen und verschicken können. Aber das K-Mail sieht mir doch sehr, sehr interessant aus. Hat auch eine GBG-Anbindung natürlich, ist auch sehr wichtig bei mir. Und K-Mail ist aber ein KDE-Programm. Und deswegen bin ich immer auf die Idee gekommen, Mensch, ich könnte doch mal wieder KDE ausprobieren. Ich hab's schon mal von Zeit zu Zeit, als mal wieder installiert, unter Ubuntu, waren da immer mehrere Probleme aufgetaucht. Ja, also das lief nicht ganz so rund. Jetzt habe ich aber Linux Mint 16 drauf. Und da hatte ich das bisher noch nicht mit der KDE-Oberfläche. Und da will ich jetzt die KDE-Oberfläche installieren, allerdings ohne, dass ich hier das komplette Paket installiere. Das heißt, ich werde jetzt nicht das komplette Linux Mint 16 KDE runterladen, sondern ich werde KDE mit Hilfe des Software-Managers in Linux Mint installieren und dann eben schauen, ob das so funktioniert. Da habe ich schon ja verschiedene Sachen gelesen. Das sagen manche auch, es gibt Probleme. Andere sagen, es läuft alles wunderbar. Ich lasse mich mal überraschen. Ich meine, KDE ist ja sowas, das eigentlich steckt mir KDE schon immer in der Nase, weil es eben wirklich ein sehr schönes, modernes Design hat. Die Programme sind recht umfangreich und es gibt auch ganz tolle KDE-Programme, gerade diese, wie eben diese KDE K-Mail, ja, und diese die, ach, wie die Fotoverwaltung, wie heißt die nochmal? Ach, ich weiß jetzt nicht, außer es gibt so viele KDE-Software. Also das Äquivalent zu Shotwell beziehungsweise GSAMP ist dann eben unter KDE auch wirklich ganz, ganz toll gelungen. Digicam nennt sich das, glaube ich. Digicam, genau. Da bin ich auch mal sehr, sehr drauf gespannt, weil das Shotwell ist zwar schön, aber wenn ich allein schon, wenn ich sehe, was hier alles angeboten wird von Digicam, da bin ich doch schon sehr, sehr angetan davon und hoffe mal, dass es hier alles so wunderbar funktioniert. Ja. Also, ich denke mal, das wird eine große Umstellung werden, aber ich denke, KDE hat auch die immer mal wieder verdient, da dem ja, einen Testlauf zu geben. Ich hoffe, dass es diesmal etwas positiver ausfällt als das letzte Mal unter Ubuntu 13.04. So dass ich das, so dass ich dann KDE auch behalte, tatsächlich auch als Standardoberfläche. Genau, also KDE, let's rock, mal sehen. Ja, ich werde euch davon natürlich auch berichten nächste Woche, ist ganz klar. Gmail ist jetzt 10 Jahre alt geworden, ja, und interessant ist ja, wie alles begann. Ja, das Time Magazine hat da auch einiges aufgezeichnet. Paul Buchheit hat ja hier vor 10 Jahren eben den Start von Gmail ins Leben gerufen, wenn man so will. Ja, damals noch mit ganz lächerlichen technischen, ja, sagen wir mal, Reserven, ja, was damals Google eben zur Verfügung gestellt hat an technischen Reserven, das war schon ja lachhaft fast, ja. Und so richtig hatte man auch nie die Gmail so den Rücken gestärkt, ja, am Anfang. Man war sehr skeptisch gegenüber diesem Mail da, ja, was soll man denn mit Mail machen bei Google, ja. Und trotzdem wurde dann Gmail eins der Erfolgsprodukte von Google überhaupt, als 20% Projekt gestartet, wie es ja so oft ist, ja, bei Google, und dann aber ganz steil nach oben gegangen, und auf einmal war Gmail der Platzhirsch in der Branche. Was Beliebtheit anbetrifft, ja. Das Design wurde ehrlich gesagt erst vor kürzerer Zeit mal richtig überarbeitet. Ansonsten waren es nur kleine Schönheitsveränderungen, ja. Aber dennoch ist der Code, der verwendet wird, fast immer noch identisch, ja. Und Paul Buchheit ist schon lange nicht mehr bei Google, sondern hat ja mit FriendFeed damals, was auch sehr gut war, ein ziemlich erfolgreicher Dienst aufgebaut, bis er dann letztendlich von Facebook gekauft wurde, und tja, dann verschwand das Ganze wieder vom Radar. Und mittlerweile, es gibt, ich weiß nicht, gibt es FriendFeed überhaupt noch? Ich meine, also bis vor kurzem war es jedenfalls noch online. Aber ich muss sagen, genutzt, ja, FriendFeed gibt's noch, nutzen tut es aber eigentlich keiner mehr, den ich kenne. Und das hat halt auch damit zu tun, dass eben FriendFeed ja von Facebook im Prinzip als, ja, soll man das sagen, als Projekt nebenher weitergeführt wurde, aber so richtig integriert oder beworben oder ähnliches wurde da nichts. Ne? Tja, so sieht es aus. Heute hat Google andere interessante Sachen zu bieten. Ne? Also nochmal Paul Buchheit, ja, und den ganzen Gmail-Team, herzlichen Glückwunsch. Ich finde, das ist einer der besten Google-Dienste, die es gibt. Ja, Wahnsinn. Aber Google Plus hat jetzt für ja, für mein Lieblings-Hass-Thema, ja, nämlich die Aprilscherze, aber trotzdem was ganz Interessantes gemacht. Und zwar wurden automatisch in Bilder, ja, wurde das Konterfei von David Hasselhoff integriert, ja. Und zwar manchmal richtig gut und intelligent, ja. Manchmal sieht es so aus, ob das tatsächlich so sein muss. Aber auf jeden Fall ist es schon mal nicht schlecht, manchmal sogar mit Animationen, ja, drin, also wo sich da ist, tatsächlich hier so Auto-Awesome-mäßig, ja, dass dieser Hasselhoff da drin bewegt. Finde ich ganz lustig, also diese Geschichte. Hat auch für sehr viel Aufsehen gesorgt. Ich habe da auch mal einen Artikel verlinkt mit ein paar Beispielen. Da muss man schon sagen, da hat sich wieder bei Google jemand was ganz Tolles einfallen lassen, ja. Und dass David Hasselhoff mitgemacht hat. Hey, David Hasselhoff, plus plus grad, ja, ist mal ein bisschen ein bisschen hochgegangen hier in meiner Beliebtheitsskala wieder. Ja. Das ist doch mal was. Ich meine, mittlerweile sieht man die Jahre ja an, aber das ist so richtig cool, ja. Der Mann ist total genial geeignet für Selfies, glaube ich. Ja. Google Plus, weil wir schon gerade dabei sind, hat auch noch was anderes eingeführt diese Woche. Und zwar kein April-Chat, sondern was Ernstes. Für viele wird das extrem ernst sein. Und zwar, ihr werdet es nicht glauben, Google Plus zeigt jetzt die die Zahlen an, wie oft das Profil aufgerufen wurde, ja, und damit auch andere Besucher sehen, wow, guck mal, der wurde schon so oft hier angeguckt, ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht von meinen Profilaufrufen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mit über 4000 Leute, die mich eingekreist haben, habe ich nur etwa 1,4 Millionen Views, ne? Also, ist zwar noch okay, aber ehrlich gesagt, meine Anforderungen wären da jetzt schon höher gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin halt so ein richtiges, so ein richtiges, na, wie soll ich sagen, sensationsgeiles Stück, ne? Und ich hätte da schon so noch eine Null zusätzlich dran gehabt, mindestens noch eine Null. Ja. Das hätte ich also schon erwartet. Buh, buh, Rio, buh. Ja. Da muss ich mich noch ein bisschen anstrengen. Ja. Vielleicht muss ich mal so pro iPhone oder sowas machen. Ja, so, boah, genial Apple und geiles neues iPhone und muss man haben. Ja, vielleicht gibt es noch ein paar Klicks. Nein. So schlimm bin ich jetzt auch wieder nicht. Ja. Ich tue mich nicht ganz verkaufen, okay? Ich will nur ein paar Klicks haben. Auf jeden Fall der Schwanzvergleich, wie ich es genannt habe, bei Google Plus jetzt total im Rennen und natürlich posten das hier die Leute schon kräftig. Wie gesagt, ich musste mich da zurückhalten, weil mit der 1,4 Millionen Aufrufe im Profil muss ich sagen, da bin ich lieber ruhig. Ja. Da bin ich nicht so arg auffallen. aber dennoch muss ich sagen, zielt das Ganze natürlich darauf hin ab, dass es ja immer wieder heißt, ach, hier Google Plus Profil, und das ruft doch eh keiner auf, braucht man nicht. Und das sind die Zahlen dann eben doch schon aussagekräftig, weil es gibt sehr viele, die weit über die 10 Millionen Aufrufe haben, sehr viele sogar. Und also nicht nur die Promis oder so. Und deswegen muss ich ganz klar sagen, ist es auch eine Sache für Google, aber auch natürlich etwas, was viele Benutzer auch wollen. Die wollen haben, die wollen zeigen, hier, guck mal, ne, wie beliebt ich bin und so. Ja, so ist es. Ist ja immer so eine Sache, ne? Also auch bei Twitter mit den Followern und so, ja, möglichst viele Follower bekommen, dann kann man das so zeigen. Hat aber auch eine andere Bedeutung. Also ich habe das hauptsächlich deswegen, weil ich dann sehe, dass ich viele Leute mit den Themen erreiche und deswegen finde ich das auch ganz wichtig, dass man auch sieht, wie viel ja man da erreicht, wie viele Leute. Ja, das ist auch wichtig. Und dazu zählen natürlich auch sowas wie eben die Klicks bei dem Profil auf Google Plus. Ja. Naja. Und weil wir jetzt hier auch schon bei Google sind, noch was anderes, das mir sehr, sehr gut gefallen hat die Woche, und zwar der Nightwalk durch Marseille. Fantastisch gemacht, meiner Meinung nach. Ein Rundgang durch Marseille, ja. Und da werden eben nicht nur jetzt so Street View-mäßig, kann man sich die Straßen angucken, ja. Was man auch tatsächlich kann, also man kann überall hinschauen, vergrößern und so, sondern man kriegt eine Audioführung, ja, dadurch. Da ist ein Erzähler, der sagt einen verschiedene Sachen über die Stellen, wo man gerade ist, ja. Und ja, so ein Mädel läuft da quasi vorneweg und da kann man sich dann die Street Art angucken, kriegt da auch Informationen drüber, kann an bestimmten Stellen sogar interaktive Animationen bzw. Videos abspielen, um etwas zum Beispiel über einen bestimmten Straßenkünstler zu lernen, der dies oder das macht, und kann auch dann zum Beispiel ansehen, wie er das macht. Also ganz fantastisch. Durch Marseille, und im Hintergrund sind auch die Geräusche zu hören, die eben so in der normalen nachts ist es aufgenommen worden, ja, eben in Marseille zu hören sind. Also man wird richtig rein versetzt in diese Sache. Ich weiß nicht, warum das hier mit diesem Audio so besonders hervorgehoben wird. Viel interessanter finde ich die Tatsache, dass man eben hier eine richtige Führung bekommt durch diese Bereiche von Marseille, und die ist relativ groß sogar. diese Bereiche, ja, die man hier geht. Also kann man schon sagen, ja, wie soll ich sagen, also da müsste man schon eine ganze Strecke laufen, ja, in diesem bestimmten Bereich halt. Dadurch, dass man eben so viele Informationen bekommt, dauert es natürlich noch wesentlich länger, bis man hier durch ist dann als normalerweise. Gut. Ja, ich habe schon erwähnt, Aprilscherze, ich hasse Aprilscherze. Ja. Ich mag das nicht so, weil ich nie weiß, zu diesen Daten, ist das jetzt ein Witz oder ist es ernst? Und ich habe tatsächlich bei einem gestockt, als ich das zuerst gelesen habe, aber das haut mit dem Datum nicht hin, diese Ankündigung. Und zwar Ubuntu One wird eingestellt. Das wurde am 2. April gemeldet und da das auch andere ja, Websites wie zum Beispiel VentureBeat gemeldet haben, ist es tatsächlich richtig. Und zwar tatsächlich der meiner Meinung nach doch recht erfolgreiche Dienst Ubuntu One wurde eingestellt. Der Cloud-Service oder der Cloud-Speicher, der für vieles genutzt wurde bei Ubuntu auch, ja, Einstellungen etc., Auslagerung von Musik und das wird eingestellt. Ich kann mir nur so vorstellen, dass es eben durch den großen Konkurrenzdruck kommt, weil die Preise waren halt alles andere als gut. Da hätte jetzt vor allem nachdem Google auch so massiv die Preise gesenkt hat. Hier, ich meine, 1 Terabyte für $9,99 im Monat, das ist schon gut. Und das da ist also weit, weit, weit weg war da Ubuntu One davon. Unglaublich. Und jetzt wird das Ganze eben heruntergefahren, ja. Auch es wurde auch zur Begründung gesagt, dass die Kriege im Free Storage, ja, eben kein ja vernünftiger Platz mehr für Ubuntu ist, ja, für Canonical ist, dann dass eben hier mit ihren Angeboten dann noch konkurrenzfähig zu bleiben. Nur was passiert jetzt mit diesen Diensten oder mit diesen Funktionen, die eigentlich über Ubuntu One gelaufen sind? Also es ist schon jetzt fraglich, wie das jetzt weitergeht. Möglicherweise, wenn man eben Konkurrenzprodukte benutzt. Aber da müssen wir erstmal abwarten. Ja. Also ich meine, für die Ubuntu-Fans wird das sicherlich nicht ganz so erfreuliche Meldung sein. Auf der anderen Seite war auch bei Ubuntu-Usern Ubuntu One nicht immer die erste Wahl, weil eben so Konkurrenz wie zum Beispiel Dropbox dann eben mehr Funktionen angeboten hat, bessere Integration vor allem im mobilen Bereich mit bei den Handys. Da gab es ja nur, sag ich mal, ich meine, die beste Software gab es schon, auch für Ubuntu One, aber trotzdem gab es eben nicht so viel Auswahl, während zum Beispiel Dropbox irgendwie von fast allem genutzt werden kann. Ja. Und deswegen denke ich, ist das tja, eine traurige, aber leider absehbare Geschichte gewesen. Ja, wie gesagt, ich habe zuerst gestockt, weil das ist doch schon ein riesen Schritt, was da Canonical jetzt macht, dass sie Ubuntu One einstellen. Das hätte ich so schnell jetzt nicht vermutet, aber weil es irgendwie keine vorherige Ankündigung gab. Aber so scheint es denn zu sein und ein Cloud-Dienst weniger auf dem Markt. Ich glaube, da werden bald noch mehr kommen. Wer weiß, vielleicht sind es da auch andere Hintergründe, vielleicht will Canonical nicht die Verantwortung dafür übernehmen, wenn als US-Unternehmen die NSA an der Tür steht und möchte Datenzugriff auf den Cloud-Speicher haben, dann muss nämlich Ubuntu vom Gesetz her dieses auch freigeben. Da gibt es keine rechtliche Handhabe. Man darf auch die Benutzer nicht darüber informieren. Das wäre unter Strafe verboten, wenn Canonical das machen würde. Und vielleicht wollen sie auch da sagen, nee, hier, also intern, ja, also wir können die Verantwortung dafür nicht mehr übernehmen, ja. Dann sollten sie das doch aber auch tun. Ja, es ist aber jetzt eine reine Spekulation von mir. Gut, der GEMA-Konkurrent C3 darf jetzt hier seine Geschäftsbetrieb aufnehmen, ja. Und zwar wurde eben die Cultural Commons Collecting Society, C3S eben kurz, als europäische Genossenschaft eingetragen, und damit ist es jetzt für die möglich, die Infrastruktur aufzubauen, um als Gegenstück zur GEMA Musik zu lizenzieren, als Alternative eben zu dieser Verwertungsgesellschaft GEMA. Dabei werden auch Creative Commons Licenses genutzt, ja, das heißt, also nicht nur, da gibt es also auch die Möglichkeit, dann von dieser Firma seine Interessen vertreten zu lassen, wenn man eine Creative Commons License eben abschließt. Und das wird eben dann auch sehr, sehr interessant. Ob es jetzt richtig ist, von der einen Verwertungsgesellschaft zur anderen zu wechseln, das mag ich noch dahingestellt sein lassen. Das muss jeder selbst entscheiden. Ich persönlich finde, man sollte die Lizenzierung selbst in die Hand nehmen und keinen Dritten damit beauftragen. Damit vermeidet man Ärger oder sogar den Verlust der eigenen Rechte, wie zum Beispiel bei der GEMA. Auch wenn das bei der C3S wohl nicht der Fall sein wird, ist es eben fraglich. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Künstler, die wollen sich um den ganzen Lizenzkram Hickhack nicht kümmern, ja, und für die ist dann halt eine herkömmliche Verwertungsgesellschaft, die vielleicht etwas freundlicher ist als die alte, ja, dann die beste Wahl, ja, das kleinere Übel sozusagen wählen. Und auf jeden Fall, eins ist sicher, sobald die C3S den Betrieb aufnimmt, ja, dann wird ein Meilenstein in der Geschichte der Musikunterhaltung bzw. der Medienunterhaltung geschrieben, denn dann muss endlich meiner Meinung nach die Rechtsprechung angepasst werden, dass die GEMA-Vermutung nicht mehr zutreffend ist, und dass dann erstmal auch belegt werden muss von der GEMA, dass ein Musikstück, ein bestimmtes GEMA geschützt ist, denn es kann ja genauso gut dann von der C3S geschützt sein. Ja. So sieht das aus. Und da muss natürlich noch einiges an Arbeit geleistet werden. Das hört sich jetzt alles so einfach an, bedeutet aber keineswegs, dass jetzt auf einmal jetzt hier wenn die C3S ihren Betrieb aufnimmt, dass dann alles automatisch erledigt ist. Da wird es sicherlich noch Gerichtsverhandlungen darüber geben. Ja, und so langsam nähern wir uns dem Ende. Ich habe noch was gefunden, und zwar Schlafen in Japan. Ja, das geht überall. Ich hatte schon mal sowas drin. Ja, und in der Tat ist es so, dass die Japaner immer wieder an den unmöglichsten Stellen schlafen. Also, das ist wohl auch der Gesellschaft Tribut gezollt, die eben sehr stark auf Leistungsdruck aufgebaut ist, wo auch wie in fast keiner anderen Gesellschaft Zeit Geld ist. Aber auch bei uns kann man es ja immer wieder sehen, dass immer mehr Leute in Bus und Bahn schlafen, ja, jede Gelegenheit nutzen, für kurz sich zu erholen, damit sie eben, ja, das so den restlichen Tag über die Runden bringen können. Aber kaum einer traut sich so etwas wie eben in Japan. Da sind die Leute offenbar noch ein bisschen unbeschwerter. Vielleicht haben sie auch nicht so Angst, ausgeraubt zu werden. Bei uns wäre da bei der Kriminalitätsstatistik im Vergleich wäre bei uns natürlich die Chance wesentlich höher. Aber da legt man sich auch mal mitten auf die Straße zum Schlafen, ja? Also ohne dass man betrunken ist oder im Restaurant, ja? Oder man legt sich mal auf die Bank, ohne dass man obdachlos ist, und schläft eine Runde, ja? Und wirklich auf der Straße, Das ist schon heftig, ne? Ich meine, mal abgesehen davon, dass ich die Leute aus einem Grund beneide, dass sie überhaupt so schlafen können. Ich könnte so schlafen. Na, aber ich brauche hier immer mein Bett und muss alles genau richtig in der einen richtigen Abstand liegen und das Kissen muss genau korrekt auf seinem Platz liegen, ja, 2 Zentimeter verrutscht und schon kriege ich Probleme mit dem Einschlafen. Also ich könnte das jetzt nicht so, seitdem ich wäre wirklich so erschöpft, dass gar nichts mehr ging. Und offenbar ist es auch bei vielen Menschen in der japanischen Gesellschaft eben auch der Fall, dass man bis zur extremen Erschöpfung hier unterwegs ist und dann einfach irgendwann nicht mehr kann, sich irgendwo hinhockt, hinlegt und schläft einfach nur noch. Ja. Ich meine, wenn bei uns einer auch so auf dem Boden liegt, dann kann es höchstens ein Betrunkener sein, aber das kann durchaus in Japan auch einfach sein, jemand sein, der müde ist und schlafen will. Boah. Genau. Das wird man, wie gesagt, in Zukunft bei uns bestimmt noch häufiger sehen. So, und ja, zum Schluss, wie immer noch was Lustiges und passend zum Thema heute, habe ich wieder, ich mach mir das zur Gewohnheit, ich finde es gar nicht mal so schlecht, ein South Park Video ausgesucht. Ja, eine Folge habe ich diesmal verlinkt von South Park. Bitte unbedingt die Szene im Museum anschauen. Mehr sage ich nicht, mehr verrate ich nicht. Ja. Man kann sich aber auch mal die Folge ganz angucken. Es sind nur 20 Minuten. Ist ja, strotzt ja so vor, von Realsatire hier dieses South Park. Unglaublich, ja. Realsatire? Nein, nein. Höchstens Satire über die Realität. Ja. Aber auf jeden Fall könnt ihr euch das mal anschauen. Die Folge heißt Todescamp der Toleranz. Und vielleicht sollten sich das auch ein paar Mozilla-Mitarbeiter mal anschauen. Was denn so das Problem ist mit Toleranz ohne Toleranz. Damit wünsche ich euch, nein, halt, erst muss ich euch mal sagen, wie ihr mich erreichen könnt, wenn ihr Fragen, Infos oder Anregungen habt, nur her damit. Google Plus, Rios Wochensicht oben eingeben und schon findet ihr die Seite dazu. Oder ihr schreibt mir Twitter @Rio oder eine Mail rio@thenetcast.com. rio@thenetcast.com, RYO. Und ja, jetzt habe ich alles gesagt. Und jetzt wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Ja? Nein, immer noch nicht. Nein, ich muss euch noch sagen, wo die Seite ist. Wochensicht.thenetcast.com und auch, dass ihr immer an die Mehrzahl denken müsst, ja, thenetcasts.com mit Essen. Und jetzt zum dritten Mal, habt eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die Ohren steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!